хану, докуди е мацу. Тете го то хану то го то го то го, и кокуба си де макеба йо. Тете го то хану то го то го то го, и кокуба си де макеба йо. Hahango ga inakeria, doko de matsu. Tete go dake nara, doko de matsu. Goto goto mawaru bairuma, matazu ni notte. Yukeba yoi. Real dope, the only real dope. Guten Abend bei Coast to Coast. Euch, euer Moderatorenteam ist wieder komplett. Und zwar Franz Hahnemann und Adrian Bahne sind wieder am Start. Und wir haben eine schöne Sendung für euch vorbereitet. Und weil auch wir wieder uns zusammengeschlossen haben und das auch schon andere Gruppierungen gemacht haben, spielen wir dann vom Wu-Tang Clan Reunited. Zuerst aber noch eine Info zu dem Ton, der gerade gelaufen ist. Und zwar war das das Intro zu der alten, ganz, ganz bekannten, glaube ich, schon fast historischen Samurai-Serie aus Japan. The Lone Wolf and Cub gibt es einen Comic von, der einsame Wolf und sein Kind. Und lohnt sich sehr. Wu-Tang haben auch daraus gesampelt zum Beispiel. Eine ganze Menge. Industry ignited from metaphorical parables to fertilize the earth. Picking niggas cup, trying to burglarize the turf. Scatting off soft ass beats, them niggas rap happily. Tragically, that style deteriorate rapidly. Uncompleted missions, throwing your best known compositions. You couldn't add it up if you master addition. Where I come from, getting visuals, habitual. You're more safe walking on hot coal and rituals. I splashed the paint on the wall, formed a mural. He took a look, saw the manifestation of it was plural. Rhyming while in pair, dart hit your garment. Pierce your internals, streamline compartments. Just consider the unparalleled advantage of a natural disaster that's impossible to manage. Bitch ass niggas counterfeit the funk. I smoke the feet of the skunk, tree top of the trunk. Moonshine drunk, get monk, yeah! Get shrunk, the judge is stunk. I be fucking bitches by the drunk. My name Black, you words wanna play in my dirt? Bitch, stop my mama, sir. Free lunch from the church. I come like a thousand dust. Bitch, you quiet at the bus, making the fuss. I got self-love, unglove the news. Watch a nigga transfuse. Dirty ends of the fuse, heavy at the booze. I don't walk, I get carried. Golden platinum frisbees on my wall, looking properly but comely. Are you a foe, you right brothers? The Indian, the soul man, had entered the white. Me and my grandfather step up and get knocked right the fuck out. Come to the cookout, dirty bitch at the mouth. You scared? Run around like the plane about to crash. Yo, yo, the Riddler, funny won't tickle off. We collect a bigger dick, sex enigma. Pistol fertilize your stigma. Stink box, order from P Dot. MCs get stuck on ink blocks. Airsoft plug to the sink box. Who take it crop? Take your brain on space warp. Talk strange like Bjork. Great hero Jim Thorpe. How can I put it? Life is like video footage. Hard to edit. Directors, they never understood it. Too impulsive. My deadly corrosive dosage. Attack when you least notice. Through explosive postage. I don't play. The rap souffle saute for the day. Rule of zigzag, zig A. Leg, leg, arm, head. Spread like plague. We drink Hennessy by the check. I got the golden egg plus the goose. 80 proof, absolute. Mix with cranberry fruit juice. Dancing boost. I got your neck in the noose. Keep my money wrinkled. The rap star twinkle. Killer instinct. 16 ball Nico. Sell more copies than Kinko. Grow like a fetus. With no hands and feet to complete us. Then we return like Jesus. When the whole world need us. Is it appetite for destruction? Slap a murder rap on this production. I touch something, trust nothing. Iron lung, twisted metal. I see him ducking. My dart gun busting from every angle. Worldwide total carnage. The sickest flow. That be code name Agent Orange. Killing you slow. It's only right you pay homage to those that's about to blow like that shit up your nose. Solid as a rock when I strike target. Herbal be screaming on you like a drill sergeant. Herbal's got me where I wanna be right now. Don't know the time, check the hour on your sundown. Watch me shine, jump off a cheap wine. Each line be on point when I speak mine. On behalf of my crew, into the room, 36 more deadly chambers to take you through. Ihr seid bei Coast to Coast, gerade läuft noch der Wu-Tang Clan mit dem Song Reunited. Das nächste Stück stammt von Too Strong, aber nichts Neues, sondern aus dem Jahre 93 spielen wir Rabenschwarze Nacht. Und aktiv auf dem Stück sind Pure Dose und an den Cuts Altmeister Sonic und der Brocke und der lange Rap noch. Too Strong. Starke Nacht verbracht, am Nachmittag aufgewacht, denn die Nacht war hart. Ein paar Freunde aufgebahrt, einen in den Sarg gelegt. Man war ziemlich aufgeregt und aufgebracht in der Nacht. Wer war das, wer hat das gemacht? Die Flammen brennen, keinen konnte man erkennen. Viel Geschrei, Empörung, vielleicht war es eine Verschwörung oder nicht. Wenn man Menschen niedersticht oder die Beine bricht, hoffentlich kriegt ihr mich nicht. Ich bin ein Licht und habe dicht, ein bisschen Farbe im Gesicht, kann keinem schaden. Vielleicht dreht sich mir der Magen Um halb drei starben vier, es war vorbei. Herzen brachen in zwei, in dieser Nacht war keiner gesehen. Feste Schuhe aus der Truhe der 40er Jahre, eine stramme Hand um minimale Haare. Noch eine Frage, wohl kaum, wann endet dieser Albtraum? Keine brennende Verbände oder Geschändete. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder kracht und keiner lacht über die rabenschwarze Nacht. Wieder mal eine schwarze Nacht erlebt, ob es das nächste Mal gut geht. Wer weiß, wer schwarz zusammenhalten, wie hart aneinander kleben. In Freiheit leben, Grundrechte geben, durch Wuppertal schweben, ohne Angst zu überleben. Auf wen trifft die nächste Wahl, wann gibt's ein nächstes Mal? Es wird Schlagzeilen geben, eben brannte ein Wahl. Lokal normal, bezahl die Grundschuld deiner Unschuld. Mit etwas Mühe und mit etwas Geduld bist du so stark wie ein Hulk, der in der Nacht lacht, Feuer entfacht, sie am Ende zum Tage macht. Im Frühstücksfernsehen wird dann die Nachricht live gebracht und es kracht. Wieder brechen viele Glieder, auf die Gräber legt man Flieder und man spricht ein Gebet. Für den Jungen, der nicht mehr lebt, er hat unsere Zeit geprägt. Für ihn ist es zu spät, ich sag so deutlich, wie es nur geht. Man übergeht, was ihm entgeht, was er erlebt hat. Wer hat ihn umgebracht in dieser rabenschwarzen Nacht? Strong mit Rabenschwarze Nacht von der Kompilation Soundtracks zum Untergang aus dem Jahre 1993. Sicher noch nicht oft gehört. Macht Spaß. Als nächstes kommt was Exklusives und zwar hören wir in einen Mix rein, der in den nächsten Monaten erscheinen wird, hier bei Coast to Coast. Und zwar hat DJ 80 ein paar Tracks zusammengestellt, die sich mit Rassismus und Immigranten, Kindern und so beschäftigen. Und ja, da hören wir jetzt drei Lieder. Anfangen wird Tyron Ricketts. Der hat früher World Cup moderiert und bei Mellowback gerappt. Der hat ein Lied gemacht, Afrodeutsch. Da gibt es auch ein ziemlich cooles Video dazu. Dabei sind noch Lake One Sharky und Thomas Leb. Dann der zweite Track stammt von Main Concept und lautet Zwischen zwei Stühlen. Und den Abschluss macht dann die Microphone Mafia zusammen mit Höhner. Wann geht der Himmel wieder ab? Und genau, alles gemischt von DJ 80. Exclusive. Ja. Unbequem. Leg One Shocky, Tyron Ricketts. 10 for 10. Original! This happens to be the year 2001. Zehntausend Seelen Dorf in Österreich, ich dort als Negerjunge. 10.000 Sprüche dumme, gut gemeintes Antwort meine Zunge. Du findest es nicht schlimm, wenn man nicht auslacht? Meiner Meinung nach ist es die Summe, die es ausmacht. Erfahre absehbares Grabschen meiner Haarpracht, der Wuschelhaare. Ich hasse es all die Jahre, dass ich es heute noch in mir bewahre. Genau wie andere großteils unsichtbare Namen, die mir den Spaß verdarben haben, Bezeichnungen wie Schokofarben. Zu viele Sklaven starben, um drüber zu lachen. Zu viele Leute sagen es scherzhaft, um den Spaß zu machen. Mutter und Freundeskreis sind farbenblind. Beschimpft das Mo und Kohlensack, wird aus dem Sonnenkind das Sorgenkind. Live vor Ort im Kinderhort, wo Kleinste vorgelesen kriegen. Thema sind die Negerlein, die sterben wie die Fliegen, ein kleiner Wein. Am Ende sind's doch wieder 10. Spaß muss sein, schlaf schon ein, wer brav war, der da früher heimgehen. Führe Lektüre neben den Kochbüchern von Oma. Verderben das Aroma, like the whole world is Arizona. Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Niemand bis der sich wehren kann. Und wenn er kommt, dann laufen wir. Der Wahnsinn fängt das Kind schon an. Effekt ist Resistenz durch Intellekt, wenn du es groß bist. Verwirrung die Tendenz, wenn Onkel Benz ein Vorbild ist. Wenn es an manchen Leuten ginge, würden Schwarze nackt im Zwinger schwingen. Für dich klingt komisch, ich singe von reellen Dingen. Afrika, nee, my brother, man. man with the plan. Follow no wicked man, following no confusion. True African, I am a brother man with the plan. Shut down Satan and Babylon. 16 Jahre Beschuss, deine Mut zu dem Entschluss. Das Problem verwandelt sich zur Lösung und ist positiv Rassismus. Plus, mir ist es viel mehr bewusst als bisher. Rassismus hin und her, dann geht mich lediglich noch peripher. Der Helm ist einfacher, wow, ich flow mit dem Verkehr. Meine Hände nicht mehr leer, Rolle, Model jetzt für Sportswear. Repräsentier die hier den Rap im Fernsehen. Tele gehen gern gesehen, so dass viele Ladies Kopf stehen. Kann dem nicht entgehen, dass manche Leute sich auch wegdrehen. Verdränge Fragen alter Tage, kann dann sozusagen klar sehen. Bedeutung in der Farben, Stamm in allen Lebenslagen, ich surf auf Stereotyp-Gedanken, fahr mit klaren Sportwagen, Shorty macht die Schere, ihr Typ kommt in die Quere, es riecht nach einer Misere, ziemlich aus der Affäre, 96 für die Premiere, so als wenn es gestern wäre, yo, scheiß auf die Galerie, ab jetzt mache ich Karriere, mach den Carlos Läufer, Eddie Murphy mit Tiramin und Drogendealer, ich spiel den Basketball- und Footballspieler, der Liebling viel Angst, das löse auch von vielen, die nicht vernünftig zielen, weil sie mir beim Pickeln auf den Pimmel schielen. African, I am a brother man with a plan, follow no wicked man, follow no confusion. This time around feel all in Deutschland. Prepare for the teachings of Rama Satan. First things first, we not fear no man. True, them have to know where we are come from. Oh, living man, an African. And if you diss the African, you are alone. Augenblicklich verändert Deutschland sich ganz sicherlich. Sicher nicht nur äußerlich, ist plötzlich nicht mehr lächerlich. Offensichtlich Dinge gelegentlich mal ärgerlich. Bedrohlich bis bedauerlich, doch Farbe eher nebensächlich. Die Diagnosen über Amis und Franzosen schmeißen lieber aus dem Schrank, denn zu posen trägt man Baggy-Hosen. Meine Prognose, Deutschland wird jetzt aufgeschlossen. Wer heute Star ist, wurde vor 70 Jahren noch erschossen. Das Hip-Hop-Ding begann als Sparte, doch ich warte. Heutzutage ist der schwarze Peter eine Trumpfkarte. Ich chill den Ringen lang und warte. Gras, weiße Kiddies reden so. Manche bewegen sich sogar wie Schwarze. Der Scheiß ist tief, eins verschrien das primitiv. Heutzutage nennen sich deutsche Nigger, meinen sogar positiv. Wer gestern Bimbo war, ist sogar Movie-Star. Leider erscheint mir mancher Move von einigen zuweilen sonderbar. African, I am a brother man with a plan. Follow no wicked man, following no confusion. This time around, feel all in Deutschland. Prepare for the teachings of Rama Satan. First things first, we not fear no man. True, them have to know where we are come from. Oh, living man, a African. And if you diss the African, you are go down. Down, fire burn down, you need no racist man. Peace and love and good vibration. Stop all the killing and segregation. This is when good things are come. Denk ich an früher, war der Widerstand doch eher müde. Heute gibt's genügend Brüder mit der rechten Attitüde. Geben sich Mühe, um den Sprung zur Macht zu schaffen, indem sie VWL, BWL, Jura zur Berufung machen. In allen Sprachen, den Erleuchteten gefriert das Lachen. War das Erwachen die Veränderung im Jahr des Drachen? 60 Millionen Sklaven, von denen es 8 Millionen schaffen. Die Besten sind jetzt unter euch, ich hoffe für euch zu verkraften. Als Zorggast mit Kohl und Kanzler zu brisant, kein schöner Land zu dieser Zeit. Die Toleranz ist sichtlich angespannt. Doch Interessante mit Verstand haben's erkannt. Holt eure Finsternisbrillen, die Sonne geht jetzt auf im Abendland. Mein deutsches Wort gewandt, meine Versprecher sind meist Freudsche. Geräusche täuschen, denn ich bin offiziell nur Bildungsdeutscher. Richtig steuerpflichtig, aber darf nicht wählen. Ist okay, solange eure Kids auf unseren Partys abgehen. Die 60s Black Power, die 80s Perestroika. 2001 ist es Hip-Hop, das ist mein Wort, das Afrodeutsche. Ich lebe in einem Land, das nicht meine Heimat ist. Doch meine Heimat ist, ich weiß, dass dich so ganz gewiss. Ich hab zwar einen deutschen Pass und ich kam hier auf diese Welt. Doch hatte sich in 18 Jahren bis heute noch nicht rausgestellt, was ich bin, Deutschmann oder Ausländer, ein Kosmopolit oder ein Nichts oder halt ein Fremder. Ich weiß es nicht, doch irgendetwas muss ich sein, ein Mischmasch, will mich von strikter Definition befreien. Doch nicht hier in Deutschland ordnet man alles in seine Spalte. Doch ich halte mich mit so einem Scheiß nicht auf und so breite ich auf Unverständnis. Denn ein Mittendrin gibt es in diesem Land nicht, also sag mir, was ich bin. Doch meine Welt war schwarz, was hab ich hier verloren? Doch meine Welt war schwarz, was hab ich hier verloren? Fremde Wurzeln, deutsches Leben, als was soll man sich da fühlen? Ich sitze zwischen zwei Stühlen. Zwischen zwei Stühlen. Einen deutschen Pass hab ich seit 1982 und das macht mich zu einem guten Ausländer. Genauso, dass ich Deutsch besser sprech als die Sprache meiner Eltern. Denn da fällt man nicht so auf und ich gelt dann als ein guter Ausländer, der keinen Ärger macht. Viel Steuern zahlt, womöglich über Türkenwitze lacht. Doch pass auf, da scheiß ich einen dicken Haufen drauf, weil ich wie viele Brüder auch keinen solchen Titel brauch. Gut guter Ausländer. So ein Dreck, denn ich bin gar keiner, aber auch kein Deutscher, also was bin ich für einer? Laut, pass ein Deutscher, doch fühl ich mich nicht schön. So formal ist das nicht so wichtig, mein PRS und O. NRL-Ausweis ist mit nem Adler verziert, also bin ich einer, dem man rechtlich und auch menschlich so trätiert. Denn einer mit fremdem Pass, der sich als Deutscher fühlt, wird danach nicht gefragt, wenn man ihn bürokratisch runterspült. Was hab ich hier verloren? Bin in diesem Land, Gabon. Doch frage mich manchmal, was hab ich hier verloren? Fremde Wurzeln, deutsches Leben, als was soll man sich da fühlen? Ich sitze zwischen zwei Stühlen. Germane, das wäre es vielleicht, als was ich mich bezeichnen könnte, mich aber nicht drauf versteif. Im Lande meiner Vorfahren nennen sie mich Adolf und sie Karl, das ist nur ein kleiner Teil. Sie sagen solche Sachen, weil ich ihre und eigentlich auch meine Sprache mit Akzent spreche. Ihr erkennt, welche Probleme höchst unangenehme daraus resultieren. Man will unser Eins nirgends akzeptieren, integrieren. Auch in Deutschland höre ich auf Kinderficker, Heckenschütze, obwohl ich diesen Krieg verachte, nie unterstützte. Ich hab da nie gelebt, kann nix dafür, drum trifft es hart. Ich nenn ja auch nicht jeden deutschen Mörder oder Blockwart. Ihr seht, Servo trifft es nicht, Germane ist auch nicht passend. Fremde Wurzeln, deutsches Leben kann kein Begriff umfassen. Ihr müsst es lassen, nach Nationalität zu ordnen. Es gibt dafür zu viele ohne nationale Identität. Was hab ich hier verloren? In diesem Land, Gabon. Doch frage mich manchmal, was hab ich hier verloren? Fremde Wurzeln, deutsches Leben, ass, was soll man sich da fühlen? Ich sitze zwischen zwei Stühlen. Zwischen zwei Stühlen. Zwischen zwei Stühlen. Ein deutsches Leben, als was soll man sich da fühlen? Ich sitze zwischen zwei Stühlen. Videos vom letzten Urlaub auf Sorrent, Tränende Augen, Gänsehaut, die Zeit dir davon rennt. 40 Jahre Köln, ein Leben zwischen Himmel und Hölle. Du nimmst es in Kauf, kostet was es wolle. Einmal König zu sein, dein Reich verteidigen. Die Worte, die dich beleidigen, kannst du nicht begreifen. Warum die Frage, dein Blick ins Leere, als wäre das ganze Leben deine persönliche Lehre. Ohne eine Chance auf deinen Meisterbrief, während die Stadt schlief, du mit Kehrblech und Besen durch die Gassen liefst. Plötzlich gibt es weder vor noch zurück, noch Hü und Hot, variiert der Himmel für dich wieder ob, ja. Kindheit erlebe ich den täglichen Kulturenritt. Der Gang über die Türschwelle war für mich wie ein Grenzüberschritt. Du konntest mir der Spagat zwischen Straße und Heim geglückt. Doch wurde ich schnell in die Rolle des Kanaken gedrückt. Zwei Fragen mich stets prägten, seit wann ich hier lebe. Was dann folgte war sofort, wann ich denn wieder gehe. Ich lehre hier, ich lerne hier, ich lebe hier, ich leide hier. Ich gehöre hier hin, bin kein blinder Passagier. Im Visier von Populisten, die sagen, wir seien nicht integriert. Das Ausländergesetz haben wir nicht selbst fabriziert. Beschnitten bin ich schon, rechtlich muss es nicht sein. Braune Wolken ziehen übers Land, Vater, wo bleibt der Sonnenschein? ¡Gracias! sei una di sola roba, nata in bestia, viva vita mia come fosse una grande festa, perché chissà quando vega Napoli, stungo in casa a Germania, famiglia mia, tarra, luce, vino e capirichine e marcellini, mora Germania, ma chi pizza, sole e mandolina. Çünkü yıllar geldi geçti hiç, hiçbir şey değişmedi. Adamlar Nuh dedi ama peygamber diyemedi. Kaldık ortada kara bulutlar arasında. Güneş kavuştu insanlar buruk yaşantıda. Çıkmak sokak gibi önümüz kapalı. Kültürler arasında güneş batçıklandı. Mikrofon Mafia, Main Concept, Tyron Ricketts in umgedrehter Reihenfolge, gerade gehört von dem bald erscheinenden Mix von Yoda und DJ 80 hier bei Coast to Coast. Yes, und da geht's weiter mit einem äußerst chillten Beat von Funky Pozzini, dem englischen Down-Tempo und Freestyle-Speed-Jazz-Produzenten. Weiß nicht genau, wie ich das nennen soll, ist von der Rocket Soul Maxi. Und das Rocket Soul Stück auf der A-Seite, das geht sehr nach vorne, 175 BPM, schnelle Jazzmusik. Hab mich aber entschieden, mal die B-Seite zu spielen. Das zweite Stück, es heißt Endless. Genauso klingt es auch, äußerst chilled. Erschienen auf Ninja Tune natürlich. We'll be right back.

21.38 Uhr, ihr seid auf Radio Ostfriesland und genauer bei der Sendung Coast to Coast. Uns gibt es noch 22 Minuten auf die Ohren. Und was haben wir gerade gehört? Das war der Produzent oder die Produzenten Box Cutter mit dem Track Sunshine. Ist erschienen auf dem Label Hot Flush aus England. War die 10. Release auf dem Label. Und proper Release, würde ich sagen. Passt optimal. Das Hot Flush Label ist eines der relativ neuen Label, die so deepen Two-Step, aka Dubstep, releasen. Das Stück gerade war wahrscheinlich das melodiöseste, was es da bis jetzt gegeben hat. Gibt noch ein Sublabel, Scuba, und überhaupt so in der Ecke Dubstep gibt es eine Menge fettes Zeug in letzter Zeit, was so deepen Grime Dubstep betrifft. Hört ihr sicher noch einiges hier auf Coast to Coast. Und wir gehen wieder 6 Jahre zurück ins Jahr 2000. Und jetzt kommt ein Lied für Nadine, die sitzt gerade in Emden-Lachelt. Und zwar Wahre Liebe von Curse mit Iman an den Beats. Wisst nicht, wer ich bin, hört nur die Schwerter klingen. Curse von Schmerzen singen, die schwersten Gefühle ehrliche Verse bringen. Hey, warum hört ihr mir eigentlich zu? Das war doch sonst nicht so. Damals vor einem Rap-Ding, als nichts ging, nur ich und du. Den Mädels war ich scheinbar zu uncool, bevor die Hosen baggy waren. Vor den Hoodies mit den flashigen Farben. Vor den Tagen, bevor die Mikros mein Fressen waren. Bevor die Gäste waren, auf Partys, wo Michael Chef in Sessions war. Bevor zu rappen das Fetze war, waren für mich nur Reste da. Jetzt gibt's Catering, Shampoos und Sex am ersten Abend. Menschen, die mich damals vergessen haben, sind heute die ersten Namen, die sagen, den kenn ich schon seit den ersten Tagen. Zwar seid ihr nett zu mir und ich zu euch, doch glaubt man nicht, dass ihr mich täuscht. Ich lächeln und Hände schütteln für fettes Zeug. Glaubt ihr an die wahre Liebe? Glaubt ihr wirklich, dass die Menschen da bleiben, wenn die Fassade fehle? Also glaubt ihr an die wahre Liebe? Ich tu's erst, wenn ich schließlich in Gottes Samen lege. Glaubt ihr an die wahre Liebe? Glaubt ihr wirklich, dass die Menschen da bleiben, wenn die Fassade fehle? Also glaubt ihr an die wahre Liebe? Ich tu's erst, wenn ich schließlich in Gottes Samen lege. Ihr hättet's richtig machen sollen, als ich noch klein war. Mich komplett vernichten, als ich nichts war und geweint hab. Mich immer wieder daran erinnern, dass ich nichts wert bin. Durch mein Herz dringt, bringt die Seele zum Zerbersten. Hättet's auf die Spitze hochtreiben sollen, sodass ich auch definitiv am Ende kaputt bin und ihr am Schluss gewinnt. Doch scheiße, denn ihr habt's nicht total geschafft, die Widerstandskraft des kleinen Jungen zu brechen, sodass er nichts mehr hat. Den Wichser hab nicht härter gemacht. Wer jetzt lacht, ist derselbe, wo früher keiner gedacht hat, dass er es bis heute schafft. Doch alles ist gut, es gibt kein böses Blut zwischen mir und euch, denn der Teufel bestraft uns alle in gleicher Glut. Der gleiche Mut, der mich beschützt hat, hat sich gefestigt und stützt mein Rückgrat in Zeiten, wo das Leben mich verrückt macht. Glaubt ihr an die wahre Liebe? Glaubt ihr wirklich, dass die Menschen da bleiben, wenn die Fassade fehle? Also glaubt ihr an die wahre Liebe? Ich tu's erst, wenn ich schließlich in Gottes Samen lege. Glaubt ihr an die wahre Liebe? Glaubt ihr wirklich, dass die Menschen da bleiben, wenn die Fassade fehle? Also glaubt ihr an die wahre Liebe? Ich tu's erst, wenn ich schließlich in Gottes Samen lege. Und was ist los, wenn die Menschheit erblindet und nicht mehr sieht, dass ich Lederjacken trag und Charisma hab beim MC'n? Und was ist, wenn all der Fame geht, auf den die Frauen stehen, und ich die Trauer und Tränen von innen nach außen dreh? Ich die Fassade einreiße, Wahres verbreite und deswegen nicht mal eine einzige Scheibe aus den Läden schmeiße. Vielleicht ist auch das Album ohne Hits, die Hitparaden ohne mich. Auf VIP-Partys pass ich ja so schon nicht. Die wollen mich eh nicht an der Spitze sehen, wollen mich nicht hören, wenn sie mir Gogo gönnen, indessen gehen, um Trips zu nehmen. Bin DNA schon in Dorn im Auge, gesegnet mit Gottes Glaube und Selbstvertrauen so grandios, dass ich Staat zerstaube. Und weil ich niemals meinen Arsch verkaufe, lieber meinen Nachvertrau, vertraue ich nur Menschen, auf deren Pfad ich laufe. Wenn all die Äußerlichkeiten endlich versiegen, steh ich da allein, keine die blieben, keine die wirklich leben. Glaubt ihr an die wahre Liebe? Glaubt ihr wirklich, dass die Menschen da bleiben, wenn die Fassade fehle? Also glaubt ihr an die wahre Liebe? Ich tu's erst, wenn ich schließlich in Gottes Samen lege. Glaubt ihr an die wahre Liebe? Glaubt ihr wirklich, dass die Menschen da bleiben, wenn die Fassade fehle? Also glaubt ihr an die wahre Liebe? Ich tu's erst, wenn ich schließlich in Gottes Arm lege. In Gottes Arm lege, in Gottes Arm lege. Ich glaub ich erst, wenn ich schließlich in Gottes Arm lege. Ich glaub es erst, wenn ich schließlich in Gottes Arm lege. Ja, was? Ich glaub es erst, wenn ich schließlich in Gottes Arm lege. Ja. Ich glaub euch erst, wenn ich schließlich in Gottes Arm lege. Also glaubt ihr an die wahre Liebe, hä? Huh? tut's erst, wenn ich schließlich in Gottes Arm lege. Das war Seba zusammen mit dem Sänger Robert Manos. Make Peace erschien auf Vibes Recordings. Ja, Seba zusammen mit Paradox und ja, ziemlich busy in den letzten Jahren auf ihren eigenen Labels. Secret Operations, Paradox Music, Esoteric, Drumfunk at its best. Kommen wir zu den Veranstaltungshinweisen für die nächsten zwei Wochen. Und wir fangen an mit nächsten Freitag, den 3. März, oder kommenden Freitag, sagen wir also euch. Dieser Freitag, ja. Und zwar die NSR Crew präsentiert wieder eine Hip-Hop-Jam im Spunk in Emden. Auftreten werden Team Taktik aus Bremen, die Zulu Mafia aus Emden, Raw Diamonds aus Hildesheim und Hannover und Tiefenrausch aus Bremen. Das Ganze findet statt ab 8 Uhr im Spunk am Freitag. Und wer ein paar freien Stilen seinen Lauf lassen will, der kann sich bis morgen anmelden bei nsr-music@gmx.de für ein Freestyle-Battle. Garantiert haben die auch nichts dagegen, wenn ihr euch vor Ort noch dazu meldet. Wahrscheinlich. Initiative ist das, was zählt. Ebenfalls diesen Freitag am 3.3. für die Leute, die harte elektronische Musik mögen oder auch eher chillte, gibt es eine 3-Floor-Party in Madison. Soundgebiet nennt die sich, organisiert natürlich hier von Soundplace Events. Gibt einen großen Floor mit Techno, einen House-Floor und einen Minimal-Floor. Und auf dem großen Floor gibt es Live-Musik von Elton D aus Brasilien und Christian Fischer aus Leipzig. Der Techno-Fraktion ist das sicher im Begriff. Außerdem natürlich hier Support von vielen Locals, die Anthrax, Ascent, Frank Sinus. Auf dem Hausfloor hört ihr Loomis, Dusty Wires, Dennis Meyer und DJ Kaza, Resident in Madison. Und auf dem Minifloor, ich weiß nicht genau wie groß der ist, auf dem Minimalfloor hört ihr die Emderhelden Duschmaterie und Edio. Und zu der Party gibt es dann auch eine Aftershow ab früh um 6. Und zwar gibt es da zwei Aftershow-Partys ab früh um 6, eine im Spunk in Emden, wo dann vorher die Hip-Hop-Party stattfindet. Und die andere, habe ich die Location vergessen, aber check die Flyer, hängen auch Plakate in der Stadt. Ja, yeah, und dann nächsten Freitag, ebenfalls in Madison, wieder Drum-Bass-Party angesagt, am 10.3. Diesmal eingeladen sind DJ Dandruff und OG Tronic. Dandruff aus Dresden und Tronic legen beide schon seit 94 auf, oder 95 so um die Drehe. Und Dandruff produziert auch fleißig. Er wird auch einige eigene Tunes mit haben auf Dubplate oder CD und das lohnt sich auf jeden Fall, wird sehr deeper Abend werden, supported von der Under Fire Massive. Hier ist Coast to Coast, gibt's wieder. In 14 Tagen wird dann der 15.3. sein. Ja, schnell gerechnet hier, tight. Ja, wir grüßen alle, die nicht den Cleansmännern zugucken und genau, coastradio.de könnt ihr mal wieder angucken. Und genau, Sendung 49 neigt sich dann dem Ende zu. Ah, das ist dann nächste Mal die 50. Sendung. Genau. Also bestimmt überlegen wir uns da was. Yes, jetzt gibt es noch einen alten Tune vom Germ. Von dem Album haben wir schon mal was gehört, glaube ich. Zumindest aus der Zeit 1994, der Germ. From the Basement. Let me start from the tip, meaning to say the top. Crazy, mad, young, and listening to BAP. In fact, back then I was afraid to go on stage. Age of 16, trapped in the mine in the cage, but not the golden one. I guess I was the chosen son with the plan in the head to survive the mental dead. Sweating news, banging dudes. Now I'm on the loose, not chasing the fools. Verbs so deep, you couldn't boost Lee. Choose me, see verbally, you never heard of me. Coming from Germany, question leads behind the scene about how I started, but I came. Meaning in the city circle, winner, beginner, not the center, spinner of records when I'm on the cut. But not today, I'm an MC, I'm rhyming. Diaphragm, frame of dias, taking pictures, give for lectures. Inspect the gadget, go or mess me up a black show. Nigga from the underground, out the basement. Nigga from the underground, out the basement. Nigga from the underground, out the basement. Nigga from the underground, out the basement. Nigga from the underground, out the basement. Nigga from the underground, out the basement. Nigga from the underground. Nigga from the underground. Gigantor, metaphor on the core, on the floor of law. Cruddy, gruff force, sword, more drill to lift and survive. No job, others be steady, loading clips. I hear all the bull, what you wanna come up with? Step up quick, I see see your clock swinging. Nothing but ignorance, lack of understanding. No wonder, dreams building up, getting destroyed. Stress is annoying me, distracting me. I close the door of my underground temple. I lay a simple sermon, says my phrase, phrase. Move faking gangsters if you feel you don't talk about it. And if not, think about what's the truth. I'm just letting you know where I came, no shame. It's cool in the game. And if it gets hectic, I'ma act quick with slapstick tactic. Don't even action. Nigga from the underground, out the basement, nigga from the underground, out the basement, nigga from the underground, out the basement, nigga from the underground, out the basement, nigga from the underground, out the basement, nigga from the underground, out the basement, nigga from the underground. I remember I was chilling in the basement with the Black Angels, creating a loose end. Before that, I guess it was my nigga feedback. Hardcore band on the dime, making fat tracks. Sitting there like a fisherman fishing on the blurry silver bullet mission. Listen, crazy ambition. We grew in the section, selection with effect was made precise. Per inch, per foot, or meter, I have to the leader. Bro, for making the wrong move, oh, your mind was intruded. Arc of the heaven, spiritual essence like 777. Thoughts that I have can't be approached. Nimble like a hobbit, can't stop it, get off it. I got the habit, have to be on the switch. I never go pop, to check the uppercut, bitch. Nigga from the underground, out the basement. Nigga from the underground, out the basement. Nigga from the underground, out the basement. Nigga from the underground, out the basement. Nigga from the underground, out the basement. Nigga from the underground, out the basement. Nigga from the underground. Nigga from the underground, out the basement. Nigga from the underground, out the basement. Nigga from the underground, out the basement. Nigga from the underground, out the basement. Nigga from the underground, out the basement. Nigga from the underground, out the basement. Nigga from the underground, out the basement. Nigga from the underground, nigga from the underground. The Germ from the Basement. Und zum Abschluss gibt's noch was Schönes. Und zwar den Gerhard Schöne, ein Sänger aus Ostdeutschland, erschienen in der DDR die Platte 1985. Der hat so Kinderlieder gemacht, aber nicht nur Kinderlieder, auch schöne Lieder für Erwachsene. Gerhard Schöne ist also ein Liedermacher, der immer noch auf Tour ist. Und dann so ein Live-Konzert ist richtig toll, weil der hat da zwei, drei Musiker dabei, ist selber ein guter Musiker. Und die haben, zumindest wo ich mal dort war, hatten die ein ganzes Arsenal von wilden Percussion-Instrumenten und anderen Instrumenten. Die Musiker haben alle viele Instrumente bedient. Und da war eine Tänzerin dabei. Und der Gerhard Schöne hat gesungen und das geht ganz tief rein. Haha, das ist schön. Und das hier ist vom Album Menschenskind, was durchweg einfach der Hammer ist. Der Tune heißt ganz einfach. Damit verabschieden wir uns. Es war Coast to Coast. In 14 Tagen hört ihr wieder. Eure Moderatoren waren oder sind immer noch Adrian Barne und Franz Hahnemann. Ein Mann fährt zu einem Blitzbesuch zu seinem Vater auf das Dorf. Der Vater füttert gerade Katzen. Der Mann sagt, Tach, ich bleib nicht lang, hab eigentlich gar keine Zeit, ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ich hetz mich ab und schaffe nichts, ich bin nur noch ein Nervenwrack, woher nimmst du nur deine Ruhe? Der Alte kratzt sein linkes Ohr und sagt, mein Lieber, hör gut hin, ich mach es so, es ist ganz einfach. Wenn ich schlafe, schlafe ich. Wenn ich aufstehe, stehe ich auf. Wenn ich gehe, gehe ich. Wenn ich esse, esse ich. Wenn ich schaffe, schaffe ich. Wenn ich plane, plane ich. Wenn ich spreche, spreche ich. Wenn ich höre, höre ich. Der Mann fragt, was soll dieser Quatsch, das alles mache ich doch auch und trotzdem finde ich keine Ruhe. Der Alte kratzt sein linkes Ohr und sagt, mein Lieber, hör gut hin, du machst es alles etwas anders. Wenn du schläfst, stehst du schon auf, wenn du aufstehst, gehst du schon. Wenn du gehst, dann isst du schon, wenn du isst, dann schaffst du. Wenn du schaffst, dann planst du schon. Wenn du planst, dann sprichst du schon. Wenn du sprichst, dann hörst du schon. Wenn du hörst, dann schläfst du. Wenn ich schlafe, schlafe ich. Wenn ich aufstehe, steh ich auf. Wenn ich gehe, gehe ich. Wenn ich esse, ess ich. Wenn ich schaffe, schaffe ich. Wenn ich plane, plane ich. Wenn ich spreche, spreche ich. Wenn ich höre, höre ich.